Das ist Die eine sehr gute Frage. Stunde der Oh Sexistinnen. je, oh je, der ist echt. Selma Malknecht, du bist echt eine Granate, muss ich jetzt mal sagen. Also Halt nicht ich. journalistisch, aber ich weiß, vielleicht suchst du dir lieber einen Job irgendwie BWL-mäßig oder irgendwas, was Geld bringt, aber schreiben Also bitte nicht mehr. bei manchen Leuten wäre ich echt froh, wenn sie einfach nur von Hartz IV leben würden und nicht arbeiten wollen und einfach nur rumgammeln und nichts machen. Und sie gehört dazu, ohne Spaß. Sie redet hier irgendwas von Sexismus und ich habe sie bei Amazon ergoogelt und da hat sie einen Roman geschrieben, mitgeschrieben und den Link, den hatte ich nicht eingereicht, aber ich packen hier in Zeitchat, tu den mal noch auf und da tut sie dann mit einer nackten Frau, tut sie dann hier ihren Erotik-Roman raushauen und den Artikel, den sie bei Telepolis geschrieben hat, der ist einfach nur so, ah, Pöbelfeminismus. Oder ich weiß nicht, das ist für mich so dieses Äquivalent von dem Neonazi, der Leute auf der Straße anspricht und schlagen möchte. Das ist das Äquivalent von sozusagen einer Netzfeministin, die einfach nur so rumpöbelt. Eine Bewertung von Nora Und S. Denn Nora S ist wahrscheinlich auch irgendeine Freundin von dir. Ja. Pseudonym. Und der Artikel selber von ihr, also da würde ich kurz Ja, Auszüge lass uns draus mal ein paar vorlesen. saftige Stellen vorlesen. Also er richtet sich an Frauen, die nicht feministisch genug sind. Das kann man mal vorausschicken. Also es ist eine Kritik an den Frauen, die praktisch dem Feminismus die ihm zuständige Volkschaft verweigern. Okay, Bife, oh, Schalter. Du mal hochscrollen, dann lese ich einfach mal ein bisschen vor. Die Stunde der Sexistinnen. Nein, das im Titel ist kein Binnen-I. Ihr seid nicht mitgemeint, Männer. Dieser Text richtet sich ausschließlich gegen Sexistinnen und ist trotzdem feministisch. Oder gerade Feministisch? deswegen. Ja, gerade deswegen. The Age of Trotzdem. Feminismus ist nämlich nicht der Kampf von Frauen gegen Männern, sondern häufig genug der Kampf gegen andere Frauen. Heute mehr denn je. Deswegen, antifeministische Frauen aller Länder, nehmt das. Neulich im Zug. Ich habe meinen Hund einen Maulkorb angelegt. Der typisch launige Mitreißende mittleren Alters, der glaubt, den Waggon unterhalten zu müssen, flachst, feigst. Das wäre mal das Richtige für die Frauen. Ich konterte mit einem eisigen. Ja, das war ein sehr lustiger Witz. Er verstummte. Keiner lacht. Der Rest der Fahrt verläuft ruhig. Es könnte manchmal so einfach sein. Der alltägliche Sexismus könnte einfach ins Leere laufen. Die meisten Sexisten kommen nämlich erst in Fahrt, wenn sie merken, dass man ihnen eine Bühne bietet, dass man ihnen ihre Unverschämtheit sekundiert, statt sie abblitzen zu lassen. Grab my Pussy, Trump. Ja. Wie so etwas geht, zeigt uns der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, Hitler himself. Seit Monaten eindrücklich eine Wahlkampagne, was? Seit Monaten eindrücklich eine Wahlkampagne, die wie ein einziger endloser Schwanzvergleich funktioniert, müsste er eigentlich zum Rohrkrepierer werden. Stattdessen erntet das Testosteron sprühende Frisurenwunder aus Queens neben empörter Kritik eine ganze Menge Zuspruch und Bewunderung. Unter anderem auch von euch, liebe Antifeministinnen. Denn so seid ihr eben, für jeden Spaß zu haben. Und sei er noch so vulgär. Antifeministinnen sind solche Ja. Fittchen. Wenn ihr an meiner Stelle im Zug gewesen wärt, Hashtag im Zug Zu passiert, passiert. hättet ihr nur dämlich gelacht. Hö. Ja, stimmt. Maulkorb nach vorne. Ihr findet es auch lustig, wenn auf Facebook eine Blondine Bananen ist. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ich glaube, der Grund, warum die nicht gelacht haben, als sie den Typen angemotzt hat, war, weil die gemerkt haben, dass das gar nicht so witzig war, was er gesagt hat, sondern erstaunlich nah an der Realität. Ja. Dass das man Frauen Maulkorb verpassen sollte. Indem sie sich selbst am Kopf packt und ihn vor und zurück bewegt. Sicher habt ihr eine Freundin, die ihr markieren könnt, Augenzwinkern könnt. Ja, so sind wir, gell? Wir verdrückten Girlies. Und wir stehen darauf, wenn uns einer ordentlich den Arsch versohlt. Denn manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Ist so. Ja, Hashtag ist bekannt. Ebel, ich finde das sehr erotisch, wie du das vorliest. Dankeschön. Deswegen habt ihr für sie eine breite Palette abwertender Begriffe parat. Fotze, Schlampe, Hure, Bitch, Feminazi. Originell ist das nicht. Und dass ihr euch beim Gebrauch solcher Begriffe zu Mittäterinnen macht, ist euch natürlich nicht bewusst. Wenn ihr gegen andere Frauen hetzt, habt ihr das schöne Gefühl, zu den Guten zu gehören, zu denen, die die Welt zu einem besseren Ort machen, weil sie über sich selbst lachen können, statt immer alles bierernst zu nehmen und mies zu machen. Aber da täuscht ihr euch gewaltig. Im Zweifelsfall immer für den Kandidaten mit der größten Klappe und der dicksten Hose. Ihr seid es nämlich, die uns geradewegs zurück in die Scheiße reiten, aus der wir eben erst so halbwegs und unter größten Mühen herausgekrochen sind. Nicht nur, dass ihr euch nicht gegen Sexismus wehrt, nein, ihr tragt sogar aktiv zu seiner Verbreitung bei. Eure dämlichen beim frauenfeindlichen Spruch des Tages ist nur der Anfang. Ihr tut es nicht absichtlich, aber ihr füttert eure Väter, Ehemänner, Brüder, Freunde und Söhne mit der täglichen Dosis Frauenverachtung, indem ihr selbst die Frauen seid, vor denen sie keine Achtung haben, brauchen. Ihr macht euch selbst klein und ihr macht euch damit ein ganzes Geschlecht klein. Ihr degradiert euch zu Sexobjekten und ihr werft andere Frauen in denselben Topf, in dem auch ihr köchelt. Das haben wir gerade gelernt. Ja. Scheiße. Die treibende Kraft hinter weiblicher Genitalverstümmelung. Was für Frechheit, ey. Ihr redet dem Imam nach dem Mund, dem Exorzisten. Ihr macht für den Lüsternen die Beine frei. Und ihr wettert gegen jene Frauen, die eure masochistischen Spiele nicht mitspielen. Ihr wolltet immer schon pinke Glitzerprinzessinnen sein. Und ihr seid auch nackt unter euren Kleidern, ihr Nutten. Und als weiße Märchenbräute vor dem Altar treten, mit euren Töchtern jeden Samstag in die Nägel lackieren und sie so lange mit Kinderschminksets und Barbie-Ausstattung zumüllen, bis sie den Weg zur Kosmetikerin-Ausbildung für Gott gegeben halten. Ja. Oh Gott. Absolut halal. Also sollen wir noch weiterlesen, oder? Ja. Ihr findet es schön, euch umsorgen zu lassen und das Weibchen zu mimen. Ihr sehnt euch nach dem starken Mann und ihr findet, dass es wieder Zeit wird für eine harte Hand. Deswegen seid ihr im Zweifelsfall immer für den Kandidaten mit der größeren Klappe und der dicksten Hose. Berlusconi, Schröder, Merkel, Orban, Erdogan, Trump, Merkel, Hitler, Stalin. Mao. Mao. Der hat den längsten. Ich wusste nicht, dass Stalin so eine dicke Hose hatte. Ja, aber. Und er war Georgier. Jeder schimpft immer auf Russland, aber niemand schimpft auf die Georgier. Ihr habt sie alle gewählt. Der Wille zur Macht hört euch an. Die Chauvin-Sprüche und die zur Schau gestellte Frauenverachtung projiziert ihr in eurer Verblendung auf die Frauen, die es verdient haben. Und die schmierige Verschlagenheit des Lügens, des Tricksens und des Mauschers gehören für euch irgendwie dazu. Aber wenn eine Frau dieselben Register zieht wie ihr, ihre männlichen Kollegen, und wenn sie breitbeinig, selbstgerecht und rücksichtslos auftritt, wenn sie miese politische Spielchen treibt, dann findet ihr sie abstoßen. Und wenn sie es nicht tut, belächelt ihr sie als gutmenschige Irre. Ich finde es gut, wenn Frauen breitbeinig auftreten, solange die liegen dabei, ne? Ja. Ihr habt kein bisschen begriffen, was Feminismus ist. Folgerichtig werdet ihr nicht müde, euch dezidiert davon zu distanzieren. So eine seid ihr nicht. Und wollt ihr auch nicht sein, weil ihr nur in Äußerlichkeiten denken könnt. Glaubt ihr, Feministinnen sind die Frauen mit den fettigen Haaren? Die, die sich weigern, ihre Beine und Achselhöhlen und die Bikini-Zone zu rasieren? Ihr glaubt, Feministinnen haben irgendwie ein Problem mit Männern, sind frigide oder lesbisch oder beides? Und weil ihr eure Männer liebt, glaubt ihr, Feminismus wäre Hochverrat? Dabei ist Frau sein nur durch Feminismus definiert. Dass es auch feministische Männer gibt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Eure Söhne jedenfalls wollt ihr zu echten Kerlen erziehen. Solche, die im Auto vorne sitzen, während die Weiber auf der Rückbank Platz nehmen, inklusive ihr selbst. Ha! Ihr wollt, dass alles seine Ordnung hat und ihr dekoriert euer Weltbild mit Sprüchen, die ihr zwar nicht versteht, aber irgendwie schön findet. Das Glück eines Kindes beginnt im Herzen der Mutter. Nein, man muss das Hassen, das Patriarchat austreiben. Ich habe keine Ahnung, was genau das bedeuten soll, aber erstens denkt ihr sie hier oben darüber nicht nach und zweitens genügt es euch, dass die Worte Glück, Kind und Herz und Mutter im selben Satz vorkommen. Ja, ihr seid, lasst mich ganz offen sagen, strohdumm. Und wenn es euch schlecht geht mit euren Herzliebsten, denen ihr auch da noch hörig seid, wenn sie euch belügen und betrügen, erniedrigen und misshandeln, dann möchte man am liebsten einfach nur sagen, selber schuld. Denn so funktioniert das in eurer Welt. Das sind die Opfer, die eigentlichen Täter. Hätten die mal die Klappe gehalten und sich nicht so aufreizend verhalten und bei den sexistischen Witzen irgendwelche Idioten dümmlich gelacht, dann wäre das alles nicht passiert. Dann wäre alles gut gewesen. Warum es herausfordern? Warum nicht einfach mal gut sein lassen? Weil es nicht gut ist, weil es nicht gut werden kann, wenn immer noch viel zu viele das schäbige Spiel des Sexismus mitspielen. Jahrzehntelang haben Frauen und Männer gemeinsam Zentimeter für Zentimeter den Boden für mehr Gerechtigkeit im Feldzug nach Russland erobert und Gleichheit bereitet. Sie haben sich für ihre Mütter, Ehefrauen, Schwestern, Töchter und Freundinnen eingesetzt, haben dafür gekämpft, nicht nur sie, sondern alle Frauen ihr Leben in Sicherheit, Freiheit und Würde gestalten können. Und ihr Kampf ist noch lange nicht beendet. Außer, Gedenkt den Gefallenen des Geschlechterkampfs. Ja, außer wenn sie in Saudi-Arabien leben. Da ist es egal. Und natürlich nur den weiblichen. Sorry, hatte ich das vergessen. Ja, wo war ich da stehen geblieben? Das ist traurig genug. Aber das Traurigste ist, dass Feminismus manchmal sogar frauenfeindlich sein muss. Nämlich dann, wenn es gegen Frauen wie euch geht. Ja. Ja, ich glaube mal, an der Stelle können wir die Lesung dann auch beenden. Ja, denke ich auch. Ich meine, ihr kriegt den Grundton davon. Das ist der beste Satz. Und also, das kriegt ab jetzt jeder von mir zu hören, der mir da irgendwas erzählen will, von wegen Misogynie oder so. Es ist halt schon lächerlich. Also, es ist halt einfach nur irgendwie vulgär und einfach so dieser letzte Satz. Einfach, ja, Feminismus muss manchmal frauenfeindlich sein. Und vor allen Dingen High Heels und irgend so ein Kram. Ich meine, und dann hast du dieses Bild da drin. Ja, also, und sie verkauft einen Roman, wo Titten drauf sind, vorne drauf. Und kämpft gegen Sexismus. Wenn sie einen Roman verkauft, wo vorne Titten drauf sind, dann ist das eine selbstbestimmte Frau. Und wenn in der Werbung, wenn man da eine Titte sieht, dann ist das haram und muss verboten werden. Weißt du, ich keine Ahnung. Selma Malknecht, du hast es drauf. Realsatire, die sich selber schreibt.